Die Haushaltung Gottes, Band 1. Die Urgeschichte der Menschheit. Empfangen durch das innere Wort von Jakob Lorber. Kapitel 41. Henochs Berufung zum Prediger. Zweiter Teil. Daher predige du nur zu in deiner Liebe und sei versichert, wir werden die Zunge des Bruders und des Kindes mit der Gnade Gottes wohl unterscheiden. Denn so jemand die Liebe predigt, der redet als Bruder aus dem Herzen der ewigen Liebe, und sein Wort wird sein gleich einer aufgehenden Sonne, deren Licht erwärmend verscheucht die Nebel aus den dunklen Furchen der Erde. Wer aber nur predigen würde aus seiner ihm verliehenen Weisheit, dessen Lehre würde sein gleich dem Lichte der Sonne am Mittage, welches Licht nicht mehr erwärmt, sondern nur gewaltig und unerträglich brennt und man sich vor grellen Strahlen gern flüchtet unter die allerdichtesten Schatten aus Furcht vor solchen brennenden Strahlen. Du aber, lieber Henoch, hast nur einen großen Born der Liebe und nicht der nackten Weisheit in dir. Daher lasse diese deine göttliche Morgensonne uns, deinen Brüdern, in Gott aufgehen. Und Henoch antwortete: Liebe Väter, wenn es so ist, da meine Empfindung aus Gott es mir auch sagt, dass es so ist, so habt ihr ja völlig recht geredet. Aber nur eines habt ihr vergessen, und dieses ist von größter Wichtigkeit und lautet also: Jedweder kann reden und handeln nach seinem Belieben zur Ehre Gottes, wie und wann er will. Aber zu predigen in seinem Namen vermag nur der, dem es gegeben wurde von oben. Mir ist es gegeben nur von euch, aber noch nicht von oben. Daher predige ich nur vor euch. Wenn es mir aber auch gegeben wird von oben, dann erst kann und darf ich predigen allen Brüdern die große Kraft des Namens der ewigen Liebe. Was aber die Ziemlichkeit der Preisung des großen Namens betrifft, so wisst ihr, lieben Väter, ja ohnehin, welcher Preis und welches Lob dem Herrn am angenehmsten ist, und wisst auch, dass da weder Worte noch Gebärden noch Gedanken noch zeremonielle Gebräuche etwas, sondern so viel wie nichts sind und nur allein Liebe und Gehorsam ihm das wohlgefälligste Opfer sind, welches wir Menschen ihm darzubringen vermögen. Er, der unser aller Gott und Vater ist, weiß genau, was er mit uns will. Daher geschehe ja allzeit sein heiliger Wille. Amen. Ja, sprach der Seth, du lieber Henoch, du, auch diese deine Rede war eine Rede voll Weisheit aus der unendlichen Liebe des Herrn und glich einem schönen Morgen, der in dir aufgeht und sanft erleuchtet unsere Furchen. Siehe, Henoch, alle Wahrheit ist ein Licht, das ausgeht von der sanften Flamme der ewigen Liebe, und dieses schönste, herrlichste Licht ist die wahre Morgensonne des Herzens. Ja, es ist das einzige Licht, und außer diesem Lichte gibt es kein Licht, und selbst der Sonnenlicht ist nur ein matter Widerschein dieses herrlichen einzigen Lichtes der ewigen Liebe. Siehe, dieses Licht leuchtet gar so mild in deinem Herzen. Es erquickt uns alle Zeit und erwärmt unsere Herzen mit großen, des heiligen Vaters würdigen Gedanken. Ja, wenn du redest, so kommt es mir vor, als vernähme ich Klänge aus einer Welt, die einst unseren späten Nachkommen gleich einem großen Lichtstrome aus dem ewigen Morgen Gottes aufgehen wird. Siehe, so sehr erquickt uns die Rede deines Herzens. Daher schweige nicht, sondern rede, und lasse dem Herzen freien Lauf und zeige uns, was ich und Enos wünschen. Und als Henoch solches vernommen, sah er gen Himmel und sprach leise in seinem Herzen zu mir wie folgt: Heiliger Vater, sieh gnädig herab auf mich, dein schwaches Kind. Siehe, ich soll geben und habe nichts, denn meine Liebe zu dir. O Vater, siehe, wir alle sind bestaubte Würmer vor dir, du allmächtiger, ewiger, heiliger Vater. Es ist nichts Gutes an uns, als allein unsere Liebe zu dir, die zuvor aus dir in uns kam. Mit dieser deiner Liebe in uns lasse dich, o du guter, heiliger Vater, aus allen unseren Kräften über alle Maßen lieben. Denn was kann ich als Schwacher reden, da meine Liebe zu dir mit allzeit die Zunge hemmt, daher ich auch, wie du es weißt, dich weder loben noch preisen kann, da die Liebe zu dir mir die Zunge lähmt. O Vater, sieh daher gnädig herab auf mich bestaubten Wurm und löse mir die Zunge, so dein heiliger Wille es ist, dass ich zu reden vermöchte zur Verherrlichung deines Namens im Angesichte meiner Väter, Brüder und Kinder. Du weißt, dass Enos, Kenan, Mahalalel und mein Vater Jared alle Zeit gepredigt haben die große Herrlichkeit deines allerheiligsten Namens. O, so lasse auch mich nicht ein unwürdiger Sohn meiner frommen Väter sein. Und seht, als nun der Henoch solches stille Gebetlein in seinem liebenden Herzen gesprochen hatte, welches ein wahres Gebet war und welches mir auch nur einzig angenehm war und ewig angenehm bleiben wird, da es ein rechtes Gebet war, so ließ ich alsobald einen Engel da niedersteigen zur Erde und stärken alldort seinen Bruder Henoch und ließ ihm vollends lösen die Zunge. Und als dieses geschehen war, sehet, da erbarmte sich Henoch aus seiner Liebe und begann folgendermaßen zu reden: O liebe Väter und Lieblinge Gottes, seht, die Liebe zu Gott hat mich auf eine kurze Zeit blind, taub und stumm gemacht. Der Herr hat in meiner Liebe mich angeschaut und seine unermessliche Liebe hat mich gestärkt und gelöset meine matte Zunge. Seht, das alles hat nun soeben die ewige Liebe getan. Nun erst kann und darf ich reden, daher vernehmet das Lob des heiligen Vaters. Seht, so will es der Herr, der da voll Liebe ist, dass der Mensch ihn liebe aus allen seinen Kräften, denn es besteht nirgends irgendeine Macht oder Kraft außer allein in Gott. Und so ist alle Kraft im Menschen nur eine Kraft der Liebe aus Gott, und diese Kraft ist gelegt in unser Herz. Und diese Kraft ist keine andere als die Liebe selbst. Da wir nun aber Liebe haben, so sollen wir sie nicht behalten, sondern sie opfern dem, der sie uns auf eine so wunderbare Art unserem Herzen aus seiner Gnade überschwänglich eingelegt hat. Seht, nichts anderes haben wir, was wir dem Herrn geben könnten, das wir nicht zuvor von ihm erhalten hätten. Und welche Freude könnten wir ihm auch wohl machen, so wir ihm auch die ganze Erde, ja die ganze Welt zu geben vermöchten. Er würde uns sagen: Kinder, ich bedarf dessen ewig nicht, denn so ich Freude an Welten hätte, so könnte ich mir ja in jedem Augenblicke zahllose Milliarden erschaffen und hätte auf Ewigkeiten der Ewigkeiten auch den hinreichendsten Raum dazu. Allein mich freuen nicht eure Opfer, die mir bereitet werden aus der Materie, die da ist ein Haus des Todes, sondern mich freuet nur ein reumütiges, mich liebenvoll zerknirschtes Herz. Das ist es, das ganz euer ist als eine freie Gabe von mir, dessen seid ihr im Vollbesitze. So ihr wollt, könntet ihr es mir wiedergeben, und ich werde da einziehen mit meiner Gnade, und ihr werdet leben ewig, dann mit der Gnade in meiner ewigen Liebe, und alle Dinge sollen klar werden wie ein Tropfen Wasser. So ihr aber selbst einzieht in euer Herz und verriegelt dann die Türe vor mir, dass ich nicht hinein kann, wenn ich will, so werdet ihr also bald euer Lebensbrot in euch verzehren, und da ich als der alleinige Geber des Lebensbrotes mit meiner Lebensgabe nicht mehr hineingelassen werde, so wird also auch der ewige Tod alsobald die notwendige Folge der Eigenliebe und des Selbsttums in euch werden. Denn seht, spricht der Herr ferner, ich habe keine Freude am Nehmen, sondern meine größte Seligkeit besteht nur ganz allein in immerwährenden Geben. Wer da empfangen will, der nehme es allzeit willig, so ich ihm gebe und lasse erfüllen sein Herz mit meiner Gnade, damit der Ernst meine Liebe im Vollmaße wird einziehen können. Denn wessen Herz nicht ganz erfüllt wird von meiner Liebe, der wird nie schmecken das Leben in sich, sondern der Tod wird ihn gefangen nehmen durch und durch. Denn es ist jetzt die Zeit, dass ich jedem zuvor gebe Gnade, dann erst die Liebe aus mir, bis zur großen Zeit aller Zeiten, alsdann aber wird die Liebe sein das Erste, und wer nicht haben wird die Liebe, dem wird nie zuteil werden das Licht der Gnade, sondern da wird zugrunde richten jeglichen das Licht der Welt. Und seht, liebe Väter, und vernehmet wohl meine Rede und höret wohl, wie der Herr noch ferner spricht, und es lauten seine Worte. Höret, ihr Kinder, meine Erbarmung. Meine Gnade ist ein großer Schatz, und es hat die Erde nichts, was diesem gliche. Meine Gnade ist ein rechtes Licht aus der Höhe meiner Heiligkeit, wie meine Liebe ist eine rechte Speise des Lebens. Wer da nicht empfangen hat meine Gnade, der kann nicht glauben, dass ich es bin, aus dem alles Leben ewig strömt. Wer aber nicht hat den Glauben, der ist gleich den Tieren und wird gerichtet, da er geht und steht. Doch, aber so jemand wäre, der mich da erkennen möchte in seiner Liebe, über den würden Ströme der Gnade ausgegossen werden. Und da hat dann ein solcher schon im Voraus Teil an dem, was dereinst in der großen Zeit der Zeiten werden wird den Menschen der Erde, die eines guten Willens sind. Daher glaubet, damit ihr dereinst zur Liebe und dadurch zum Leben gelangen möget. Und liebet mich in eurem Geiste, und es seien alle eure Werke eurer Hände und eures Willens Zeugen des Lebens in euch, und eure Zunge sage euch, dass ihr Kinder Gottes seid. Ich werde die Menschen richten nach dem Glauben. Meine Kinder aber will ich führen in meiner Liebe, und das Licht meiner Weisheit soll ihnen zur ewigen Leuchte des allerseligsten Lebens in mir, ihrem liebevollsten, heiligsten Vater werden, jetzt und in alle Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amen. O liebe Väter, habt ihr gehört, was der Herr geredet hat? Und Seth antwortete, ja, geliebter Henoch, wir haben es gar wohl vernommen, allein es geht uns dabei nicht viel besser als bei der Erzählung Adams, denn wir alle haben zwar Gnade, aber zu wenig Liebe. Ende dieses Kapitels.